Lesen, lese Bücher, liest von Spartacus, der nicht einsah, dass der Sklave eines Herrn sein muss, der mit vielen tausend anderen die Gefangene waren, seine Ketten abstreifte vor fast 2000 Jahren. In alten Büchern steht von Jesus Christ, der starb, weil diese Welt durch Güte nicht zu ändern ist. Lest vom harten Kampf der Sklaven, der 3 Jahre ging, wie die Hoffnung vieler Jahre schwarz an Kreuzen ging. Im Kampf blieb mehr als Schmerz und Leid. Die Spuren jener Jahre gehen bis in unsere Zeit. Blättert ein paar Seiten weiter, ihr trefft Spartacus immer da in allen Zeiten, wo man aufstehen muss.